hört den Sunday Service zu empfangen in Hamburg, empfangen in Hamburg beim freien Sender Kombinat FSK und auch zu hören bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle und Radio T in Chemnitz. Eben gerade hörten wir Musik aus Mexiko, schöner Psych-Pop von Laurel meets the Obsolete. Die haben gerade eine Single rausgebracht, What's Holding You, die gab es schon mal hier zu hören vor gut einem Monat. Jetzt gerade nochmal die B-Seite für euch, Medicine to Cure Medicine Sickness. Bin gespannt, wann da vielleicht auch mal eine LP rauskommt. Wahrscheinlich gibt es sie schon längst, aber noch nicht hier bei uns in unseren Plattenläden. Hier geht's weiter, natürlich wie immer mit den Konzerttipps. Das läuft die kommende Woche in Hamburg. Los geht's mit Dienstag, den 29. Oktober. Aus Schweden sind wieder mal Friska Viljor zu Gast und spielen im Übel und Gefährlich. Von ihr letzten Album, was da hieß Remember Our Name, hier ihr Track I'm Not Done. I'm not done. Das waren Friska Viljo mit ihrem Track I'm Not Done. Das Ganze vom Album Remember Our Name, wo es sonst eigentlich eher so gute Laune-Songs drauf gibt, die auf die Dauer dann irgendwann auch nerven, aber live natürlich zum Jubeln einladen. Und live könnt ihr die Band erleben, Friska Viljo, am 29.10. im Übel und Gefährlich. Am gleichen Tag sind Nightmares on Wax zu Gast im Mojo Club Nightmares on Wax, aka George Evelyn, ja gerade eben erst mit Feeling Good eine neue Platte rausgebracht. Man erinnere sich, in den 90er Jahren gab es mit Smokers Delight eigentlich so die Blaupause für elektronische, tanzbare, entspannte musikalische Klänge. Und jetzt sind Nightmares on Wax zurück. Hier zu hören mit dem Track. Moment, was hören wir da? Now is the time, Nightmares on Wax. Rock steady, 'cause now is the time with you. rauchgeschängerte Dubbeats von Nightmares on Wax. Das war der Track Now is the Time. Das Ganze gibt es live zu erleben. Nightmares on Wax spielen am 29. Oktober im Mojo Club. Das ist Dienstag. Am Mittwoch dann ist Trixie Whiteley zu Gast im Knus. Trixie Whiteley ist die Tochter von Chris Whiteley. Der kommt aus Austin, Texas, hat viele, viele Platten aufgenommen und ist leider viel zu jung verstorben, im Alter von 45 Jahren, vor einigen Jahren. Seine Tochter hat so ein bisschen schon die Gene ihres Vaters aufgenommen und trägt das Erbe musikalisch fort sozusagen. Sie spielt im Knust von ihrem letzten Album Fourth Corner hier ihr Track Silent Rebel Part 2. Agenda, but I continue to fall and sin, brushing the dust off this master plan. And I've asked, do they really want to breed in fear? Was old-fashioned neuroses all one wanted to hear? I gotta take a ride with no wheels. Gonna run with the horses with an eclipse of a rebel's mind. To the river. ganz, ganz tiefe Bässe und sogar ein bisschen Spoken Word gab es da mal eingestreut bei Trixie Whiteley und ihrem Track Silent Rebel Part 2. Ihr könnt sie hören und live erleben am Mittwoch, den 30. Oktober im Knust. Am gleichen Tag ist Paul Armfield zu Gast in der Hasenschaukel. Paul Armfield ist ein Musiker, der in Birmingham geboren wurde, aber dann aufwuchs auf der Isle of Wight. Wenn er nicht gerade in seinem Buchladen sitzt und dort Kunden berät, dann schreibt er so zeitkritische Songs und nimmt die auch auf Platte auf. Up Here heißt sein aktuelles Album und spielt die auch live am Mittwoch in der Hasenschaukel. Hier ist Paul Armfield zu hören mit seinem Track Migration. While all around us crumbles, we'll start to pack our bags, burn our flags, plan a getaway. I won't close my eyes. I just can't take one more term of misleadership and lies in the binding of an atlas, in the foldings of a map. There's a place with no reception and a large welcome. Because the time is right, I know, for you and I to go. Das war ein Track von Paul Armfield. Er ist live am Mittwoch, den 30. Oktober, in der Hasenschaukel zu Gast. Am Donnerstag, dann den 31. feiert das Berliner Label Sinnbus 10-jähriges Jubiläum und das mit einem kleinen Festival im Übung gefährlich. Da treten diverse DJs und Bands auf, zum Beispiel The Das, hier ihr Track Have No Fear. Das waren The Dust mit ihrem Track Have No Fear. Das Ganze von ihrer EP Speak Your Mind Speak und die spielen live im Rahmen von 10 Jahre Sinnbus am Donnerstag, den 31. Oktober im Übel und Gefährlich. Und neben The Dust sind auch dabei Hundreds, Rue Royale und Unmap vom letzteren hier, der Track When to Lead and When to Follow. To be speechless for a minute, try not to stare. Lay bare misgivings, you have no need to share. Blinded like the horses, pulling carts, confident like a dare, dropping everything in plain sight just to be there. Mm-hmm.

got robbed, not because I got robbed, but someone made a robot out of, someone made a robot out of, someone made a robot out of me, out of me, out of me. Have you seen my Christopher and the Harbor Heads hörten wir You Owe Me 20-Something, sein Track, und er spielt live mit seiner Band Christopher Ragenstam, auch vorher schon einige Soloplatten veröffentlicht, ist das hier. Am Freitag, den 1.11. könnt ihr ihn im Knust live erleben. Am Samstag dann gibt es ein schönes Konzert auf Kampnagel, dort treten auf The New Master Sounds, die Band kommt aus Leeds, macht richtig schöne instrumentale Funky-Musik, hier kommen sie mit Can You Get It? Get It, das waren The New Master Sounds, die Band aus Leeds. Eigentlich zum größten Teil instrumental unterwegs. Manchmal gibt es auf den Platten auch mal Vocals dabei, wenn Gastsänger mit am Start sind. Ich glaube, live dann wirklich ohne Gesang. Aber The New Master Sounds könnt ihr erleben im Club Tika. Da findet das Ganze statt auf Kampnagel am Samstag, den 2.11. ebenfalls. Dazu gibt es noch DJs. Cap Darch ist dabei. Der kommt aus England, macht so ziemlich coole Rockabilly-Sachen, wenn er auflegt. Von den Wild Rockers kommt er und das Ganze auch dann am 2.11. auf Kampnagel im Club Tika. Dann kommen wir zu Sonntag, den 3. November im Knust. Das Konzerttipp der Woche. Von meiner Seite aus Chick, Chick, Chick hier zu hören mit One Girl, One Boy. One One Girl, One Boy. Das waren Chick, Chick, Chick. Die Band, die mit den drei Ausrufezeichen geschrieben wird, hatte im April mit Thriller ihr neuestes Album veröffentlicht und das Ganze war ein großer Paukenschlag. Wenn Nick Offer, die Band um Nick Offer, Chick, Chick, Chick, eine neue Platte herausbringen, dann sind sie meistens in den Top 10 der Jahresbestenlisten zu finden. Thriller wird es dieses Jahr auf jeden Fall unter die ersten drei schaffen. Aufgenommen in Austin, Texas im Studio des Spoon-Schlagzeugers Jim Eno kommt der organische Dance-Sound wieder etwas mehr zum Vorschein, der damals schon bei Outhut kultiviert wurde, die andere Band, die Nick Offer damals betrieben hat. Outhut lösten sich leider 2005 auf. Nick Offer und Mitstreiter wollten sich mehr auf Chick, Chick, Chick konzentrieren. Und auf Thriller gibt es wieder diesen unbeschwerten Sound, der auf den letzten Alben immer so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also großes Kino hier bei Chick, Chick, Chick. Vor allen Dingen live sind sie wirklich extrem großartig. Hier ein weiterer Track von ihrem Album Thriller, Accept Death, die Band live am Sonntag, den 3. November im Knust. We always are. We're all in.